Der Irak leitet, so scheint es, seine neue Phase im Golfkrieg ein. Der irakische Bodenangriff auf die saudi-arabische Stadt Al-Qafji war wohl der erste Versuch, die alliierten Truppen schneller in eine Bodenoffensive zu verwickeln, als ihnen lieb ist. Über die Rückeroberung der Stadt gibt es zur Stunde wieder einmal unterschiedliche Angaben. Am Abend hat der Irak offenbar eine neue Bodenoffensive gestartet. Nach amerikanischen Informationen sollen sich 800 bis 1000 Fahrzeuge auf saudi-arabisches Territorium zu bewegen. Wir werden gleich ausführlich darauf eingehen. Unsere weiteren Themen in Schlagzeilen. Raketenangriff auf Israel. Bundestagsdebatte zur gestrigen Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Bundesbank erhöht Leitzinsen. Aus Moskau berichten wir über die Sitzung des Zentralkomitees der KPdSU, aus Rom über den Parteitag der Kommunistischen Partei Italiens und aus Belgrad über die Krisensitzung der jugoslawischen Führung. Danach folgen noch zwei Themen aus der Bundesrepublik. Das Urteil im Prozess des Ex-RAF-Terroristen Werner Lotze und die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Basketball-Europacup-Spiel Maccabi Tel Aviv gegen Bayer Leverkusen. Zum Schluss berichten wir noch über einen Skandal in Belgien. Es folgt der Blick auf die Börse und die Presseschau. Zunächst aber zur Krisenregion am Golf. Am Telefon begrüße ich nun den Korrespondenten Ulrich Tilgner in Amman. Herr Tilgner, am späten Abend wurde bekannt, dass sich weitere irakische Truppen auf dem Vormarsch zur saudi-arabischen Grenze befinden. Was wissen Sie Näheres darüber? Ja, Sie haben die Zahlen ja schon genannt. Es sind 800 bis 1000 Fahrzeuge, mehrheitlich Panzer, die von US-Piloten gesehen wurden. Diese Piloten haben heute nahe der saudi-arabischen Grenze Angriffe auf irakische Stellungen geflogen. Aber bis zur Stunde ist noch nicht bekannt, dass sich diese Panzer über die Frontlinie hinaus bewegt haben. Diese Frontlinie verläuft ja genau an der Grenze zwischen Kuwait und Saudi-Arabien. Von da aus kann man nur weiter spekulieren, was passiert. Ich glaube kaum, dass der Irak eine richtig große Offensive starten wird, denn es gibt ja Aussagen von amerikanischen Piloten, die erklärt haben, es sei relativ einfach, die vordringenden gegnerischen Panzer und auch die gepanzerten Mannschaftstransporter und jetzt recht die Lastwagen zu zerstören. Ich glaube kaum, dass Saddam Hussein sich eine Böse geben wird und solch eine gewaltige Streitmacht nach Saudi-Arabien einrücken lässt, weil sie dann doch leichtes Opfer der anfliegenden US-Kampfhubschrauber und Flugzeuge werden können. Ich könnte mir vorstellen, dass Saddam Hussein mit dieser Maßnahme auch etwas ablenken will von den Niederlagen, die er nun doch erlitten hat in den vergangenen Stunden, denn er musste sich aus Al-Qafji zurückziehen und das ist letztlich eine herbe Enttäuschung. Der irakische Präsident hat ja diese Angriffsaktion und die Kämpfe vom Süden Irak, möglicherweise sogar auch direkt aus Kuwait, persönlich geleitet. Sie hatten gerade schon die Stadt Al-Qafji genannt. Dieser erste irakische Bodenangriff soll ja angeblich zurückgeschlagen worden sein, aber über die Zahl der Toten gab es auch von alliierter Seite derzeit wieder nur bruchstückhafte Informationen. Haben Sie derzeit genauere Angaben über die Kämpfe, über den Verlauf der Kämpfe? Ja, man kann ja nur vorsichtig rekonstruieren, was passiert ist. Es ist so gewesen, dass vor genau 48 Stunden dieser Einmarsch der irakischen Panzerverbände passiert ist. Die sind aus drei Richtungen auf Al-Qafji zugerückt. Eine Angriffslinie war erfolgreich, das waren die Panzerverbände, die direkt am Meer vorgefahren sind. Das waren insgesamt 80 Panzer, man rechnet, dass es etwa 400 Soldaten waren, die sich an dieser Angriffsformation beteiligt haben. Die beiden anderen Vorstöße sind gleich, nachdem sie über die Grenze nach Saudi-Arabien gekommen sind, von den alliierten Truppen zurückgeschlagen worden. Aber diese südliche Angriffsformation hat dann sehr, sehr schnell Al-Qafji besetzt. Und von da aus kann man nur vermuten, dass es möglicherweise 100 Tote auf der irakischen Seite gegeben hat. Es hat ja sehr viele Gefangennahmen gegeben, man weiß nach wie vor nicht wie viel, aber es gibt Spekulationen, dass es etwa auch 100 waren. Und dann hat sich ja doch ein Teil der irakischen Formation wieder nach Kuwait zurückgezogen. Das Interessante ist ja gewesen, dass angeblich keine saudi-arabischen Soldaten getötet worden sind, wobei die Saudis ja heute den ganzen Tag in Al-Qafji selbst gekämpft haben. Sie hatten allerdings Luftunterstützung von US-Flugzeugen, aber sie sind ja den ganzen Tag über auch von irakischen Artilleriegeschützen beschossen worden. Ich vermute, dass die Zahl der Opfer der Alliierten doch höher ist, als bisher eingeräumt worden ist. Und ob auf der Seite des Irak waren es möglicherweise 100 bis 200, das zeigt Ihnen, dass es keine ganz große Schlacht war. Ich glaube, politisch war es bedeutsam. Der irakische Präsident hat einen Angriffsbefehl gegeben. Das hat sein Prestige in der arabischen Welt erhöht. Jetzt massiert er seine Truppen. Auch das ist natürlich überall in der arabischen Welt bereits registriert worden. Saddam Hussein zeigt, dass er noch in der Lage ist zu kämpfen und ich glaube, darauf kommt es ihm zurzeit. Zeit sehr, sehr stark ab. Nun, vielleicht noch zur Rolle des Iran in diesem Krieg. Es gibt ja sehr widersprüchliche Meldungen zu Ungarn. Einerseits soll es ein Dokument geben, das auf eine geheime Verbindung zwischen Iran und Irak hinweist. Das meint jedenfalls eine türkische Tageszeitung zu wissen. Andererseits wollen Vertreter des Irak, Algerien und Jemen morgen in Teheran eine Friedensinitiative starten. Außerdem dauern die Spekulationen um den irakischen Flugzeugtransfer immer noch an. Es stehen auch modernste irakische Aufklärungsflugzeuge im Iran. Herr Tegner, ist der Iran wirklich so neutral, wie sich die Regierung derzeit gibt? Ich glaube schon. Es ist so, dass der iranische Außenminister ja vor 2 Stunden noch einmal den Irak ganz deutlich kritisiert hat. Er hat gesagt, es sei eben unmöglich gewesen, dass einfach die Flugzeuge in den Iran geflogen worden seien. Und Außenminister Velayati hat noch einmal betont, diese Piloten und eben auch die Flugzeuge müssten so lange im Iran bleiben, wie der Krieg dauere. Dann hat er wieder die US-Kriegsführung kritisiert und hat gesagt, es sei eine ausnahmslose Bombardierung auf ziviler Ziele in den vergangenen Tagen festzustellen gewesen. Ich glaube, der Iran möchte sich aus dem Konflikt heraushalten. Es gibt eine Friedensinitiative, das ist sicher. Man möchte gerade Algerien, Jemen, das sind ja auch die beiden Länder, die ihre Außenminister jetzt nach Teheran geschickt haben, an dieser Initiative beteiligen. Und interessanterweise ist ja auch ein hoher Vertreter des französischen Außenministeriums in Teheran eingetroffen. Man möchte möglicherweise auch mit den Franzosen reden. Aber ich glaube nicht, dass es zu einem iranisch-irakischen Bündnis kommt. Und dieses Papier, was Sie angesprochen haben, ich glaube, das kann sich nur um eine Fälschung handeln. Es gibt ja Spannungen derzeit zwischen dem Iran und der Türkei. Und möglicherweise soll damit auch böses Blut gegen den Iran gemacht werden. Vor einem halben Jahr befanden sich beide Länder noch nach dem Kriegszustand. Und ich glaube nicht, dass es da Geheimabsprachen über die Aufteilung Kuwaits gegeben hat. Vielen Dank, Ulrich Tegner nach Amman. In Israel, meine Damen und Herren, ist am frühen Abend erneut Raketenalarm ausgelöst worden. Am Telefon ist nun unser Korrespondent Peter Philipp. Herr Philipp, zum zweiten Mal ist eine Rakete in der Westbank gelandet. Andere waren auf Tel Aviv gerichtet. Wie ist der Angriff ausgegangen? Ja, Sie sagten es ja schon, die Rakete, die war sicher nicht geplant, dass sie in der Westbank runterging. Sie verfehlte also das geplante Ziel und es dauerte erst einige Zeit, bis man gefunden hatte, wo sie konkret runtergegangen war. Und als dann bekannt wurde, in der Westbank, da haben dann alle möglichen Kollegen auch vergeblich versucht, dorthin zu gelangen, denn das Militär hat die Einschlagstelle zur militärischen Sperrzone erklärt. Einige Fotografen allerdings sind doch dorthin gekommen und die konnten sich davon überzeugen, dass keine Sachschäden angerichtet wurden. Sie ist offensichtlich wirklich in freiem Gebiet heruntergekommen. Es sind auch keine Verletzten und auch erst recht keine Toten zu beklagen bei diesem zweiten Einschlag in den besetzten Gebieten, der sich übrigens, das sollte man nicht verheimlichen, natürlich auf die Gemüter der Palästinenser auch in den besetzten Gebieten niederschlägt. Beim ersten Mal bereits hatte man das bemerkt, dass die Leute erheblich Abstriche von ihrer ursprünglichen Begeisterung machen mussten. Die Begeisterung darüber, dass die Raketen Saddams hierher kommen und israelische Städte und Siedlungen bedrohen. In dem Moment, in dem die Palästinenser selbst durch solche Raketen bedroht werden oder wurden, da senkte sich und da reduzierte sich diese Begeisterung und das dürfte jetzt heute Abend sich verstärkt haben. Über die Verluste liegen nur verhältnismäßig spärliche Angaben vor. 11 US-Soldaten, so sagt ein Sprecher, seien gefallen und man habe 161 Iraker gefangen genommen. Hinter den irakischen Linien wird offenbar ein amerikanisches Flugzeug vermisst, das auf einer Sondermission war. Der Fernsehsender CBS hat berichtet, das Flugzeug sei mit 18 bis 20 Soldaten an Bord abgeschossen worden. Radio Bagdad hat mitgeteilt, Saddam Hussein habe sich am gestrigen Donnerstag an der Front aufgehalten. Es wäre dies das zweite Mal, dass Saddam Hussein mit einem persönlichen Erscheinen versucht, seinen Einheiten den Rücken zu stärken. Die amerikanischen Militärs erklären den irakischen Vorstoß auf Kafji damit, dass der Gegner die Kampfweise der alliierten Streitkräfte erproben will. General Schwarzkopf, der Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte, hat die militärische Bedeutung eher heruntergespielt. Es sei so, als ob ein Moskito einen Elefanten steche. Vom militärischen Standpunkt aus seien die Kämpfe um Kafji bedeutungslos. Israel sieht durch palästinensische Attacken eine zweite Front im Golfkrieg eröffnet. So jedenfalls hat sich das Verteidigungsministerium in Jerusalem geäußert. Vorausgegangen waren Schießereien in der von Israel beanspruchten Sicherheitszone im Südlibanon. Am gestrigen späten Nachmittag war wieder einmal eine irakische Scud-Rakete, bestückt mit einem konventionellen Sprengkopf, im Norden des besetzten Westjordanlands eingeschlagen, allerdings ohne weiteren Schaden anzurichten. Radio Bagdad seinerseits meldete, es seien mehrere Raketen abgefeuert worden. Offenbar gibt es auf diplomatischer Ebene doch noch Versuche, Möglichkeiten zur Beendigung des Golfkriegs zu erörtern. In Teheran halten sich hochrangige Vertreter aus dem Irak, Algerien, Jemen und Frankreich auf. Offiziell wird allerdings hervorgehoben, dass die Delegationen getrennte Gespräche mit der iranischen Regierung führen. Der stellvertretende irakische Ministerpräsident Hamadi soll Irans Präsident Rafsanjani eine Botschaft von Saddam Hussein überbringen. Iran hat sich bislang im Golfkrieg als neutral bezeichnet. Nach Schätzungen der Alliierten sind in den letzten Tagen knapp 100 irakische Militärflugzeuge im Iran gelandet. Iran will die Maschinen, wie immer wieder beteuert wird, bis zum Kriegsende festhalten. Der erste Lufttransport deutscher militärischer Hilfsgüter für Israel hat begonnen. Wie ein israelischer Armeesprecher in Tel Aviv der deutschen Presseagentur bestätigte, wird das erste Flugzeug noch in dieser Nacht erwartet. Die Bundesregierung hat am Mittwoch erstmals die Lieferung militärischer Güter in ein Kriegsgebiet genehmigt, um Israel bei seiner Verteidigung gegen irakische Raketenangriffe zu helfen. Bonn liefert unter anderem eine Batterie des Raketenabwehrsystems Patriot sowie 100 andere Luftabwehrraketen, Gasmasken, Filter sowie Spürpanzer vom Typ Fuchs zur Lokalisierung und Beseitigung chemischer Kampfstoffe. Nach britischen Angaben hat der Irak die neuerliche Einleitung von Rohöl in den nördlichen Teil des Persischen Golfs selbst unterbunden. Verteidigungsminister King sagte im Parlament in London, ihm lägen unbestätigte, aber glaubhafte Berichte vor, wonach kein Öl mehr von der Terminal Mina El Bakr ins Meer geleitet werde. Vorgestern hatte es in britischen Militärkreisen geheißen, die Iraker wollten sich mit einem zweiten Ölteppich vor alliierten Landemanövern schützen. Zensierte Nachrichten und Berichte geben nur einen Teil der Wirklichkeit wieder. Auch unsere Korrespondenten in der Region müssen sich im Wesentlichen darauf stützen. Nur gelegentlich können sie auf Augenzeugenberichte zurückgreifen, so wie heute Marcel Pott aus Amman. Der Irak hat den alliierten Streitkräften erneut vorgeworfen, vorsätzlich und gezielt Wohngebiete und Bevölkerungszentren zu bombardieren. Verbunden mit diesem Vorwurf erklärte ein Kommentator bei Radio Bagdad, dass alliierte Piloten wie Mörder zu behandeln seien. Die Untaten der amerikanischen, britischen, französischen und italienischen Piloten müssten als Kriegsverbrechen eingestuft werden, hieß es in dem Beitrag des irakischen Staatssenders. Da sie Mörder hilfloser Kinder, wehrloser Frauen und unschuldiger alter Leute seien, solle man entsprechend mit ihnen verfahren, denn sie agierten nicht als Soldaten, die gegen andere Soldaten Krieg führten. Dieser von Radio Bagdad verbreitete Kommentar lässt befürchten, dass der Irak alliierte Kriegsgefangene auch künftig nicht gemäß der Genfer Konvention behandeln wird. Das irakische Regime hatte schon vor geraumer Zeit angedroht, gefangene alliierte Piloten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Laut Radio Bagdad soll einer der Gefangenen bereits bei einem alliierten Luftangriff auf ein Ministerium in Bagdad umgekommen sein. Jordanische Lkw-Fahrer haben inzwischen die Straße, die von der jordanisch-irakischen Grenze nach Bagdad führt, als eine Autobahn des Todes beschrieben, nachdem alliierte Flugzeuge 9 jordanische Öltankwagen in Brand geschossen hatten. Ein vietnamesischer Diplomat aus Bagdad berichtete, er habe auf dem Weg an die jordanische Grenze 2 getötete Fahrer gesehen, die in ihren brennenden LKWs eingeklemmt gewesen seien. Ein Arzt im jordanischen Grenzort Qubeishid sagte, die Ambulanzen des jordanischen Roten Halbmondes hätten auf irakischer Seite 3 völlig verkohlte Leichen geborgen. Jordaniens Außenminister Taher al-Masri hat die Vereinigten Staaten beschuldigt, auf dieser Verbindungsstraße nach Bagdad vorsätzlich zivile jordanische Fahrzeuge und auch Flüchtlingsautos bombardiert zu haben. Dabei seien nach bisherigen Erkenntnissen 4 Jordanier und ein Ägypter zu Tode gekommen. Westliche Journalisten, die vor 2 Tagen auf derselben Straße von Amman nach Bagdad gereist sind, bestätigten die Zerstörung ziviler Fahrzeuge durch die alliierte Luftwaffe. Die Alliierten, insbesondere das amerikanische Oberkommando am Golf, haben wiederholt betont, man beschieße ausschließlich militärische, nicht aber zivile Ziele. Allerdings räumte der amerikanische General Schwarzkopf indirekt ein, dass durch die Bomben alliierter Flugzeuge auch Zivilisten auf der Straße zwischen Bagdad und der jordanischen Grenze betroffen sein könnten, da der Irak entlang dieser Strecke die mobilen Abschussrampen der Skat-Raketen verborgen halte, deren Vernichtung von den Alliierten mit Vorrang betrieben werde. Unterdessen sind 73 Teilnehmer einer Golf-Friedensinitiative von Bagdad nach Amman zurückgekehrt. Zu dieser Gruppe gehört auch der amerikanische Wirtschaftsexperte Anthony Lawrence, der erklärte, dass die sechsspurige Fernstraße von Bagdad nach Jordanien aufgrund von Bombeneinwirkungen nicht mehr befahrbar sei. Die parallel verlaufende Landstraße sei ebenfalls beschädigt, aber noch zu benutzen. Lawrence berichtete von großen Bombenkratern und ausgebrannten Autowracks entlang der gesamten Strecke. Die Teilnehmer des internationalen Friedenslagers, das sich nahe der irakisch-saudischen Grenze befunden hat, betonten übereinstimmend, dass die alliierten Luftstreitkräfte vornehmlich strategisch bedeutsame Militär- und Industrieanlagen bombardierten. Sie fügten jedoch hinzu, dass natürlich auch zivile Bereiche von den alliierten Bomben getroffen worden seien. Eine alte Dame deutscher Nationalität mit Namen Edda Bormann, die trotz einer Behinderung an dem Friedenslager teilgenommen hatte, sagte, vor allem die Deutschen müssten dafür sorgen, dass es Politikern künftig nicht mehr möglich sein dürfe, aus eigener Machtvollkommenheit heraus Krieg zu führen. Unterdessen gibt es Berichte, nach denen amerikanische Langstreckenbomber zum Flächenbombardement geeignet auch von europäischen Stützpunkten aus gegen den Irak zum Einsatz kommen. Zugleich wurden in den USA Einzelheiten über deutsche Waffenhilfe an die Verbündeten bekannt. Hans Tschech aus Washington. Die Bundesrepublik hat den USA für den Krieg am Golf in erheblichem Umfang Geschützmunition zur Verfügung gestellt. Unter Berufung auf das Pentagon berichtet die New York Times, es handele sich um die unentgeltliche Lieferung von 25.000 120mm Geschossen für den amerikanischen M1-Panzer, und zwar um Munition, die auch im deutschen Leopard-Panzer verwendet wird. Außerdem hätten die Deutschen an Großbritannien 155mm Geschützgranaten und Ersatzteile für den Tornado geliefert. Das Pentagon hat in jüngster Zeit einige Male erklärt, die Munition im Golfkrieg werde keineswegs knapp. Allerdings wollen die USA grundsätzlich einen Vorrat für 60 Tage bereithalten. Nach dem Bericht der New York Times hat das Pentagon von deutschen Stellen auch wertvolle Erkenntnisse über die aus der Sowjetunion stammende Rüstung des Irak erhalten. Die Deutschen, hieß es, hätten ihr Wissen über die Bewaffnung der einstigen nationalen Volksarmee weitergegeben. Europa wird stärker in den Golfkrieg einbezogen. Amerikanische B-52-Bomber fliegen jetzt auch von Spanien und von Großbritannien aus Angriffe auf Ziele in Kuwait und im Irak. Die Bomber waren bisher nur von einem Stützpunkt in Saudi-Arabien und von der US-Basis Diego Garcia im Indischen Ozean gestartet, rund 5000 Kilometer vom Kriegsschauplatz entfernt. Wie viele B-52 im Golfkrieg im Einsatz sind, ist nicht bekannt. Man schätzt, dass es über 50 Maschinen sind. Das Pentagon ist mit Informationen über die B-52 mehr als sparsam. Der Grund dafür ist vermutlich, wie es in Washington heißt, das schlechte Image der B-52, die man allgemein mit dem Begriff Flächenbombardement in Verbindung bringt, also mit Bombenangriffen, die militärische und zivile Ziele gleichermaßen treffen. Eine Behauptung, die das Pentagon in diesen Tagen mehrfach zurückgewiesen hat. Zu den spärlichen Informationen über die B-52 gehörte vorgestern die Mitteilung, 28 Maschinen hätten in einer Angriffswelle 470 Tonnen Bomben über Zielen im Irak und in Kuwait abgeworfen. Zu einem Zeitpunkt, da weder die Dauer noch das Ausmaß weiterer Kampfhandlungen abschätzbar ist, beginnt man in den Vereinigten Staaten bereits über eine Nachkriegsordnung in der Golfregion nachzudenken. Die Szenarien freilich sind abhängig auch von den Kriegszielen der Allianz, die angetreten ist, Kuwait zu befreien, nicht aber um den Irak zu zerstören. Aus Washington, Joachim Lenz. Die Golfallianz hält zusammen, aber sie hat ihre Probleme. Moskau gibt zum Protokoll, der Krieg gegen Saddam gerate in Gefahr, außer Dimension zu geraten. China lässt ebenfalls erkennen, dass es über die Eskalierung am Golf besorgt ist. Diese Mahnungen, glaubt Washington, werden nicht zu Rissen in der weltumspannenden Anti-Saddam-Allianz führen, auch nicht Probleme im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach sich ziehen. Aber unbeachtet kann Washington diese Entwicklung nicht lassen, schon deshalb nicht, weil es in der dritten Welt den Eindruck verstärken mag, der Westen tue sich einmal mehr gegen einen aufstrebenden Kleinen zusammen. Zwischen Irak und Amerika könne man die Hand nicht umdrehen, was die Moralität ihrer Motive betrifft. Arabische Mitglieder in der Golfallianz geben zu verstehen, dass der Irak, der als Aggressor Kuwaits, aber nicht als Feind empfunden wird, den Krieg einigermaßen intakt überleben müsste, um hernach gegen die argwöhnisch betrachteten Perser des Iran ein Bollwerk zu bleiben. Das Kriegsziel müsse auf die Befreiung Kuwaits beschränkt bleiben. All dies beobachtet Washington. Israel gibt die Grenzen seiner Geduld zu verstehen angesichts andauernder irakischer Raketenattacken. Israel versucht, die Kriegsziele der Golfallianz zu beeinflussen. Ohne totale Niederlage Iraks, ohne Sturz Saddams, sei Frieden nicht möglich, formuliert Außenminister Levy an amerikanisch-sowjetischen Bemühungen, eine umfassende Nachkriegslösung für Nahost zu finden, werde Israel sich nicht beteiligen, insbesondere nicht an einer Nahost-Friedenskonferenz. Angesichts derart unterschiedlicher Interessen innerhalb der Anti-Saddam-Koalition und innerhalb der Nahost-Region sind alle Pläne Washingtons für eine Nachkriegsordnung vage. Trotzdem werden Überlegungen angestellt in Führungszirkeln des State Department wie des Weißen Hauses. Noch bevor der Krieg vorüber ist, soll schließlich die Welt eine Vorstellung davon haben, wie Washingtons Vision einer Nachkriegsordnung aussieht. Im Grundsatz werden Modelle für vier Problemfelder entworfen: für die regionale Sicherheitsstruktur am Golf, für das Wirtschaftsgefüge am Golf, für Rüstungskontrolle in der Region und für den arabisch-israelischen Konflikt. Nicht im Detail ausgearbeitet, sondern mit breitem Pinsel skizziert. Alle Modelle bedingen die Kooperation der betroffenen Staaten der Region. Niemand weiß, unter welchen innenpolitischen Pressionen die dortigen politischen Führungen bei Kriegsende stehen werden. Auch dies erschwert die Planung. Washingtons künftige Sicherheitsstruktur der Region geht von einem Abzug amerikanischer Bodentruppen und andauernder Marinepräsenz aus. Um einen geschwächten Irak soll ein neues Machtgleichgewicht entstehen, um die Schwerpunkte Ägypten und Saudi-Arabien, wobei ungewiss ist, welche Rollen Syrien und Iran für sich beanspruchen werden. Zum Thema Rüstungskontrolle formulierte die jüngste sowjetisch-amerikanische Außenministererklärung die Notwendigkeit, dem Wettrüsten in Nahost Einhalt zu gebieten. Dazu würde ein fortgesetztes Waffenembargo gegen Irak gehören, gepaart mit westlicher Selbstbeschränkung beim Rüstungsexport. Dazu gehört die Erwartung, dass die alleinige Nuklearmacht der Region Israel sich Rüstungskontrollbestrebungen nicht entzieht. Für die Beilegung des israelisch-arabischen Konflikts gibt es im Weißen Haus und im State Department derzeit keine dramatisch neuen Ideen. Daraus spricht Resignation und Ratlosigkeit Washingtons. Was tun über eigene Verluste zunächst nichts. Das US-Militär bestätigte lediglich, dass eine Maschine vom Typ AC-130H in Kuwait abgestürzt ist und die 14-köpfige Besatzung vermisst wird. Der jugoslawische Ministerpräsident Markovic hat darauf hingewiesen, dass die Streitkräfte des Landes sich nicht in die Politik einmischen dürfen. Einen Tag nach dem Scheitern des Belgrade-Krisengipfels zur Lage in Kroatien und Slowenien erklärte Markovic heute, die Verfassung schließe jedes politische Diktat des Militärs aus. Gestern hatte der Präsident Kroatiens Tudman während der Krisensitzung vergeblich den Ausschluss der Streitkräfte von den weiteren Beratungen über die Zukunft des Landes verlangt. Unterdessen hat die Armeeführung, die politisch eng mit dem kommunistischen Präsidenten Serbiens, Milosevic, zusammenarbeitet, erneut angeordnet, den kroatischen Verteidigungsminister Spigel verhaften zu lassen. AP berichtet aus Belgrad, diese Maßnahme werde von den Streitkräften als besonders dringlich angesehen, da die Polizei der kroatischen Republik nichts zur Ergreifung von Spigel unternommen habe. Die Sowjetunion hat während der vergangenen Monate nahezu drei Viertel ihrer in der Tschechoslowakei stationierten Soldaten abgezogen. Die Prager Nachrichtenagentur Chetika berichtete heute von den ehemals 73.500 Angehörigen der Sowjetarmee, befinden sich nur noch etwa 18.000 im Land. Die UdSSR und die Tschechoslowakei hatten im Februar vergangenen Jahres vereinbart, den Truppenabzug bis Ende 1991 abzuschließen. Guten Abend und willkommen zu einer Tageszusammenfassung, die auch heute geprägt sein wird vom Golfkrieg und der nach wie vor eingeschränkten, von der Zensur behinderten Berichterstattung aus den direkt am Konflikt beteiligten Ländern. Vieles muss daher auch heute spekulativ bleiben. Die sonst selbstverständliche Möglichkeit, Aussagen, vor allem der Militärs, auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, sie sind eingeschränkt. Uns, den Journalisten, bleibt deshalb nur, sie auf diesen Zustand hinzuweisen. Nun aber zur Chronologie des heutigen, des 16. Kriegstages am Golf. Am Telefon in Amman begrüße ich Ulrich Tegner, guten Abend. Islam verbreitet. Herr Wilger, wie eigentlich so oft in den vergangenen Tagen und gerade schon erwähnt, ist eigentlich nicht so recht klar, was sich an der saudi-arabisch-kuwaitischen Grenze wirklich abspielt. Bereiten sich die Irakis, vor auf eine oder mehrere neue Offensiven? Sind sie am Ende und ziehen sich deshalb zurück aus Kafji? Wie bewerten Sie die Lage? Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Aspekte. Zum einen haben die Iraker die Schlacht um Kafji verloren, da gibt es gar keinen Zweifel. Sie haben sich zum Teil zurückgezogen. Und nur ein Beispiel für die Berichterstattung, wie schwierig sie ist. Es hat ein britischer Presseoffizier am Nachmittag auf einem Briefing erklärt, 300 Iraker seien bei diesem Fechten und bei dieser Schlacht getötet worden. Zwei Stunden später erklärte dann ein Armeesprecher der Briten, es seien 30 Tote gewesen. Es scheint alles sehr willkürlich zu sein, aber das ist am Rande. Die Iraker mussten fast die Räume, sie haben schwere Verluste bei diesen Kämpfen erlitten. Es gibt ja etwa 70 Fahrzeuge, die zerstört worden sind. Aber sie haben ja seit gestern eine neue Offensive versucht. Es sind mehrere hundert gepanzerte Fahrzeuge, also Panzer und Mannschaftstransporter, etwa 80 Kilometer entfernt vom Golf auf die saudi-arabische Grenze vorgestoßen. Die Spitze dieser Panzerverbände hat diese Grenze am frühen Nachmittag erreicht gehabt. Es ist dann zur Auseinandersetzung mit US Marines gekommen. Drei Panzer sind offensichtlich zerstört worden. Es sollen auch mehrere Iraker festgenommen worden sein. Dieser Vormarsch ist ja seit gestern beobachtet worden und er ist ganz offensichtlich stecken geblieben. Die Iraker sind nicht weitergekommen. Und ich glaube, das Entscheidende war, 24 Stunden lang sind diese Panzer von B-52-Bombern, von den verschiedenen Spezialflugzeugen mit Bomben und Raketen angegriffen worden. Wahrscheinlich sind die Verluste auf dem Weg bis an die Grenze bereits so groß gewesen, dass sie dann letztlich den geplanten Durchbruch nicht geschafft haben. Herr Tilgner, B-52-Bomber, solche Maschinen werden von Piloten geflogen. Und er tönt ja heute aus Saddam Husseins Irak, als abgeschossene und in Gefangenschaft geratene US-Piloten, die Kriegsverbrecher behandelt werden. Was verspricht sich Saddam Hussein denn eigentlich davon? Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, um die Bevölkerung erst einmal im Inneren anzuheizen, denn es sind ja doch zivile Ziele getroffen worden, es sind Piloten abgeschossen worden. Das Ganze fing ja schon damit an, dass eine Art Kopfgeld auf diese Piloten ausgesetzt wurde. Ausländer sollten $20.000 erhalten, falls sie einen Piloten aufgreifen. Iraker wurde sogar noch mehr geboten in Landeswährung. Daran kann man erkennen, dass die Piloten, die bei der Bevölkerung sicherlich verhasst sind, zu einer Art Freiwillig erklärt werden sollen. Ich glaube, das hat alles erst einmal innenpolitische Bedeutung. Zum anderen ist es sicherlich auch eine Retourkutsche darauf, dass gesagt wird, man habe die Piloten nicht entsprechend den Genfer Konventionen behandelt, sie seien in strategische Ziele verschleppt worden. Bagdad möchte im Nachhinein, glaube ich, eine Art Rechtfertigung liefern, indem man sagt, diese Piloten sind Kriegsverbrecher. In einem Kommentar hieß es ja, sie hätten Kinder und Frauen getötet und das sogar mit Vorsatz. Herr Wigner, wir befinden uns im 16. Kriegstag, aber es gibt ja auch im Teheran diplomatische Aktivitäten. Dort sitzen Vertreter Frankreichs, des Irak, Jemen, Algeriens und des Iran. Welche Chancen, wie erkennen Sie vor, ob es Chancen gibt, letztendlich vielleicht doch zu einem Waffenstillstand zu kommen? Ich glaube das nicht, aber es ist ja sehr interessant, dass diese Kontakte in Teheran stattfinden. Iran hat sich systematisch in eine Position manövriert, die bedeutsam ist für die weitere Entwicklung des Konfliktes am Golf. Dass die Franzosen und die Algerier gekommen sind, hat diese Bemühungen Iran sicher aufgewertet. Und dass der Irak den stellvertretenden Ministerpräsidenten Sadun Hamadi geschickt hat, ist bedeutsam. Im irakischen Rundfunk hieß es am Nachmittag, Hamadi werde mehrere Tage in Bagdad bleiben. Ich glaube, das ist das erste Treffen oder die erste indirekte Zusammenkunft zwischen den Kriegsparteien, Irak also auf der einen Seite und Frankreich stellvertretend für die Allianz auf der anderen Seite. Das ist die Bedeutung, aber es wird sicherlich keinen Durchbruch bringen. Hinter den Kulissen wird abgeklärt, gibt es Verhandlungsspielraum, ist ein Waffenstillstand möglich, aber es ist keine Konferenz. Vielen Dank, Herr Michtigner in Amman. Unter der kleinen, offenbar handverlesenen Schar ausländischer Journalisten, die sich heute offiziell in Bagdad, der Hauptstadt Iraks, umsehen durften, fand sich auch der ARD-Fernsehkollege Christoph Maria Fröder hier seine Eindrücke. Heute Morgen hatten wir Gelegenheit, außerhalb Bagdad eine vor 10 Tagen zerstörte Milchpulverfabrik zu besichtigen. Die Tour war vom irakischen Informationsministerium vorbereitet. Laut amerikanischen Angaben soll es sich in Wirklichkeit um eine Chemiefabrik handeln. Dafür fanden wir aber keine Anhaltspunkte. Was wir sahen, waren zahlreiche Milchkannen, Tüten mit Milchpulver und viele Behälter aus Chrombanatum. Unmittelbar während unseres Besuchs flogen mehrere, wahrscheinlich 5 Stück, amerikanische Raketen in niedriger Höhe in Richtung Bagdad. Das Informationsministerium brachte uns zu 2 ausgesuchten Einschlagorten.

Israel scheint bis zum Augenblick jedenfalls in dieser Nacht noch verschont worden zu sein von weiteren Angriffen irakischer Skat-Raketen. Allerdings erreichten uns im Verlauf des Nachmittags verschiedene Meldungen, wonach an der Grenze zum Libanon heftige Kämpfe aufgeflackert seien. Kämpfe zwischen der israelischen Armee und Palästinenserkämpfen. Peter Philipp in Jerusalem, wissen Sie, Näheres wird mit diesen Kämpfen sozusagen eine zweite Front für Saddam Hussein wiederbelebt? Ja, das möchte die PLO zumindest tun. Es sind aber ungleiche Kämpfe, denn es beginnt damit, dass die PLO, das ist jetzt schon seit 3 Tagen etwa das gleiche Bild jeden Tag, die PLO eröffnet das Feuer mit Katyusha-Raketen, schießt sie in die Sicherheitszone, in das Gebiet nördlich der israelisch-libanesischen Grenze und selbst wenn dabei dann nichts geschieht, reagieren die israelischen Truppen und die südlibanesische Armee, diese bessere Miliz, die von den Israelis in der Sicherheitszone unterhalten wird und unterstützt wird, die schießen dann mit Artillerie und mit Panzer in die Gegend zurück, aus der die Katyushas geschossen wurden. Und französische Jaguar- und Mirage-Flugzeuge haben heute früh drei Luftangriffe gegen irakische und kuwaitische Ziele geflogen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Paris kehrten alle Maschinen unbeschädigt zu ihren Stützpunkten zurück. Seit Beginn des Golfkrieges haben die französischen Luftstreitkräfte mehr als 300 Einsätze über feindlichem Territorium ausgeführt, ohne bislang die geringsten Verluste zu erleiden. Der marokkanische König Hassan hat den irakischen Präsidenten Saddam Hussein erneut aufgefordert, den Krieg zu beenden. In einer Fernsehansprache richtete der Monarch einen dringenden Appell an Hussein. Darin heißt es, nun sei der Zeitpunkt gekommen, dem irakischen Volk weiteres Leid und Zerstörung zu ersparen. Hassan betonte, der Einsatz der rund 1700 marokkanischen Soldaten in Saudi-Arabien sei nicht in Frage gestellt. Der König warnte seine Landsleute davor, den Einsatz zu kritisieren. Bundesaußenminister Genscher hat sich für eine Änderung des Grundgesetzes ausgesprochen, um eine militärische Beteiligung Deutschlands an Operationen der Vereinten Nationen zu ermöglichen. Gegenüber der Zeitung Welt am Sonntag betonte Genscher, die noch bestehende verfassungsrechtliche Einschränkung sei nicht Ausdruck von Verantwortungsmangel und Drückeberderei. Die Beschränkungen durch das Grundgesetz seien als Konsequenz aus der Geschichte als ehemals geteiltes Land wohl begründet. Weiter sagte der FDP-Politiker, die Bundesrepublik habe im Golfkonflikt rechtzeitig Flagge gezeigt. Bonn werde auch in Zukunft die anti-irakische Allianz im Mittleren Osten unterstützen. Der Austausch von Soldaten der in der Türkei stationierten Kampffliegerstaffel der Bundeswehr hat heute begonnen. Am Vormittag startete eine Transportmaschine vom Fliegerhaus des Jagdbombergeschwaders 43 in Oldenburg mit etwa 50 Soldaten an Bord in Richtung Türkei. Eine entsprechende Zahl von Soldaten wird in der kommenden Nacht vom türkischen Stützpunkt Erhatsch in Oldenburg zurück erwartet. Deutschlandfunk, Informationen am Mittag. Heute Themen der Woche. Redakteur Mikrofon, Rolf Rentsch. Noch einmal guten Tag, meine Damen und Herren. Kampf gegen die Ölkatastrophe, Saddam droht mit neuen Waffen. Bush, die Alliierten auf dem Weg zum Sieg, bei erstwiegenden Kämpfen erhebliche Verluste. Bleibt Iran bei seiner Neutralität? Das sind nur einige der Schlagzeilen in der seriösen Presse dieser Woche zu einem Thema, das die Gedanken und die Gefühle der Menschen beherrscht, unter anderem auch deshalb, weil der Krieg nun wohl doch länger dauern wird als ursprünglich angenommen. Auch heute wieder haben die alliierten Truppen ihre Bombardements fortgesetzt. Zum Krieg am Golf, Peter Scholler. 3 Themen beherrschen zurzeit den Golfkrieg. Die bevorstehende Landschlacht, die Mütter der Schlacht, wie Saddam Hussein sagt. Zweitens die Haltung des Iran, die außerordentlich undurchsichtig bleibt. Und an dritter Stelle die Schwankungen der Sowjetunion in diesem Konflikt. Zunächst einmal zur militärischen Situation. Die Schlacht um Khafji war im Grunde nur ein Scharmützel, aber niemand hat damit gerechnet, dass die Iraker in der Lage sein würden, immerhin über 20 Kilometer auf saudisches Territorium an der strategisch entwicklichsten Stelle vorzudringen. Natürlich ist dieses Unternehmen mit einem militärischen Desaster für die Iraker geendet, aber es war ein psychologischer Sieg. Um nur einen ungefähren Vergleich anzustellen, als im Jahr 68 die Nordvietnamesen und die Vietcong ihre Neujahrsoffensive starteten, wurden sie anschließend militärisch vernichtet, aber sie hatten den psychologischen Durchbruch. In diesem Falle ist es nicht so, dass irgendetwas entschieden wäre. die Amerikaner stehen unter dem Druck, nunmehr zu Lande anzufesen, und der alte Spruch bewährt sich, dass die Infanterie die Königin des Schlachtfeldes ist. Es kann durchaus sein, dass nach diesem gewaltigen Ansturm der amerikanischen Streitkräfte der Irak zusammenbricht. Aber hier drängt sich jetzt die zweite Hypothese auf, dass nämlich dem Iran es nicht zulassen wird, dass sich ein amerikanisches Protektorat am Golf etabliert. Saddam Hussein wird zweifellos von Bagdad aus weiterkämpfen, aber das Ziel des Iran ist es nicht, ihm ein Überleben zu sichern. Der Sturz Saddam Husseins ist das Ziel Teherans, genauso wie die Verhinderung einer amerikanischen Vorherrschaft am Golf. Man wirkt in Teheran darauf hin, dass eine amerikanische Frustration, ein Abnutzungskrieg, die Streitkräfte der Vereinigten Staaten dazu bringen wird, sich abzuziehen. Zutiefst beunruhigend ist in dieser Situation die Unsicherheit, die auf Moskauer Seite sichtbar wird. In Moskau drängt man jetzt auf einen Waffenstillstand, und man weiß ja wohl, dass ein solcher Waffenstillstand den Triumph Saddam Husseins nicht darstellen würde. Das Ende der Harmonie zwischen den beiden Supermächten scheint sich auch im Orient abzuzeichnen. Und wenn Präsident Bush weiter fortfährt, von seiner Weltordnung zu reden, die auf die Einstimmigkeit der Vereinten Nationen gegründet wäre, so kann man heute bereits sagen, dass jene Einstimmigkeit des Weltsicherheitsrates, die zu Beginn des Golfkrieges vorhanden war, sich nicht noch einmal wiederholen wird. Die doppelte Weltkrise stellt sich dem Aufstieg zum Gipfel in den Weg. USA und Sowjetunion kommen nicht so zueinander, wie sie wollten, weil sie in Krisen stecken, die sie nicht gewollt haben und die sie nicht so lösen können, wie es geplant war. Der Zusammenhang zwischen dem Golfkrieg und der baltischen Krise ist am Freitag vollends klar geworden, als Moskau den Preis seiner Haltung nannte. Die USA überlassen die baltischen Republiken, grob gesagt, dem Schicksal, das ihnen Moskau zugedacht hat, und die Sowjetunion lässt dafür die USA in ihrem Krieg gegen Irak nicht ganz allein. Das kennzeichnet die Veränderung der Weltlage in der zweiten Januarhälfte. Die sogenannte baltische Frage hat sich seit dem 15. Januar zur Frage nach dem Selbstbestimmungsrecht der sowjetischen Völker verselbstständigt. Es ist gleich, ob Präsident Gorbatschow von den blutigen Ausschreitungen bewaffneter Einheiten des Innenministeriums wusste oder nicht, ob er sie gebilligt hat oder nicht, ob sie von dem sehr konservativen neuen Innenminister Boris Pugo ausgingen oder auch der nichts gewusst hat. Die politische Verantwortung für derart gravierende Vorfälle im Sowjetreich hat der mit allen Vollmachten ausgestattete Präsident Gorbatschow in jedem Fall. Außerdem, Gorbatschow hat gerade wegen der baltischen und der kaukasischen Unabhängigkeitsbestrebungen den Zusammenhalt des Sowjetstaates zu seinem obersten Programmpunkt gemacht. Dahinter steht das Selbstbestimmungsrecht, das ja schon 1939 und 1940 unter Nazi-deutscher Mithilfe vergewaltigt worden ist, weit zurück. Es spielt für die neue Machtkonstellation in der Sowjetführung keine Rolle mehr, dass die Mehrheit der Bevölkerung dieses System so nicht mehr will, obwohl der Fortbestand dieses Systems die Grundlage für den Zusammenhalt der Union ist. Die sowjetischen Völker können keine andere Sowjetunion haben als die real existierende, und nach dem Willen ihres Präsidenten sollen sie sie behalten. Dem stimmen die USA gegenwärtig zu, und sie glauben, mit den Worten eines Beamten des State Department ein Geschäft gemacht zu haben. Sie brauchen sich vorderhand keine Sorgen über einen immerhin für nicht ganz ausgeschlossen gehaltenen Kurswechsel Moskaus im Nahen Osten zu machen. Denn dort ist ihnen ohnehin die Affäre so sehr über den Kopf gewachsen, wie der Moskauer Führung ihre eigenen inneren Probleme. Der als unfehlbar angesagte chirurgische Eingriff, der die irakische Fähigkeit zur Kriegsführung lähmen soll, hat nicht funktioniert. Die ausschließliche Konzentration auf die militärischen Aspekte des Konflikts hat den Blick auf die politischen Folgen verstärkt, vor allem für den inzwischen eingetretenen Fall, dass es keinen leichten Sieg über eine aggressive, die Nachbarn in ihrer Existenz bedrohende Diktatur geben würde. Mit jedem Tag Krieg wächst Saddam Husseins Prestige unter den Massen, denen die USA und das, was als Zionismus verteufelt wird, der Hauptfeind, die Ursache allen Elends scheint. Das hat nun wiederum in der UdSSR Misstrauen ausgelöst. Die USA als Weltpolizist? Das gefällt nicht nur den Militärs und den Parteikonservativen in keiner Weise. Dass nun plötzlich wieder von Präsident George Bush von SDI gesprochen wird, scheint auch für die anderen Kräfte in der Sowjetunion die Grundlagen der bisherigen Abmachungen zu gefährden. Doch auch die USA haben Grund, ihr Vertrauen zu relativieren. In wenigstens zwei Fällen hat das Sowjetmilitär sich nicht an die Truppenvereinbarungen gehalten. Und der START-Vertrag ist noch nicht so weit gediehen, dass man ihn nun, da sich außer der Notwendigkeit zuverlässiger Kontrolle auch die Frage nach möglichen Durchsetzungsmechanismen stellt, feierlich unterschreiben scheint. Es ist also einiges wieder so, wie es am Ende des Kalten Kriegs war. Damit es keinen Rückfall dahin gibt, ist nun viel Arbeit am Detail erforderlich. Eine neue Weltordnung darf nicht zur Weltunterordnung der anderen werden. Dann nämlich wäre sie Anlass und Grund für neue Konflikte. Kollektive Sicherheit ist ohne das Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht zu denken. Und dazu gehören die Völker des Nahen Ostens so gut wie die der Sowjetunion. Vorderhand sind nicht einmal Denkansätze der Regierenden zu erkennen. Deshalb hätte ein Gipfel jetzt keinen Zweck.